Wir fahren AMGs, wir fahren Bravo. Wir fahren Ferraris und wir fahren Lambo. Ich chill im Café, ich chill im Brando. Trink jetzt Snickers, Shake und esse Nacho. Ich jogge keine Sakkos, ja ich brette durch die Nacht. Rollen Benzer durch die Stadt. Ich bin immer noch nicht Sana. Und gib immer noch nichts an. Wie Vanderpart. Chill mit ihr im Hotel und sie ballert grad Kokain. Der Türsteher kriegt Apakat. Und braucht danach ein Zahnersatz. Monami, meine Pizzi, Tossi, Zell wie Vanderpart. Chill im Hotel, gib ihr Böse, sie ballert grad Kokain. Der Türsteher kriegt ein Apakat. Und braucht danach ein Zahnersatz, Monami. Das weiße Pulver kommt aus Panama. Bitches sehen vor der Kamera. Sie ist clean, nur ein Hanukkah. Yeah. Kenn ich sehen uns im Mercedes, rufen Marhaba. Es ist 22 Zoll, Bacon, Ghetto Cheese. Kokain, Reste in mein Kaugummi. Yeah. Ich hab mit Kokain und auch Teledin. Yeah. Doch in mein Kopf sind doch schon wieder diese Melodien. Und es gibt Nana. Kriegt Apakat. Und braucht danach ein Zahnersatz. Monami, meine Pizzi, Tossi, Zell wie Vanderpart. Chill im Hotel, gib ihr Böse, sie ballert grad Kokain. Der Türsteher kriegt ein Apakat. Und braucht danach ein Zahnersatz. Monami. Kriegt Apakat. Und braucht danach ein Zahnersatz. Monami, meine Pizzi, Tossi, Zell wie Vanderpart. Chill im Hotel, gib ihr Böse, sie ballert grad Kokain. Der Türsteher kriegt ein Apakat. Und braucht danach ein Zahnersatz. Monami.